Seite 44. Wir machen eine kurze Zusammenfassung. Die Zusammenfassung wird hoffentlich etwas Klarheit und weitere Details hineinbringen. So, ich hoffe, ihr seid auf Seite 44. In the envelope, please. Here we go. Wie ich gestern Abend gesagt habe, das hat sich auch jeder bei Jesus gefragt. Wer ist der Vater des Kindes? Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17 heißt es, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Er gehört zu einer ganz neuen Art, die mit nichts Bekanntem gleichgesetzt werden kann. Der Grund ist, dass das Vorbild für diese neue Schöpfung Jesus Christus ist und nicht Adam. Adam wurde im Bilde Gottes geschaffen, aber dann hat er diese Ähnlichkeit verloren. Christus kam, um den Menschen die Möglichkeit der Ähnlichkeit zurückzugeben. Und jetzt sind wir im Bilde Gottes geschaffen, in seiner Heiligkeit, in seiner Reinheit, in wahrer Heiligkeit und Gerechtigkeit, wie es die Bibel sagt. Die Eigenschaften der neuen Schöpfung sind einfach aufzuzählen. Es gibt drei Hauptaspekte und die fassen so ziemlich alles zusammen. Zuerst mal, das Alte ist vergangen. Das wäre ein guter Zeitpunkt, Amen zu rufen. Zweitens, Neues ist geworden. Und drittens, all dieses Neue kommt von Gott. Genau das steht in 2. Korinther 5, Vers 17 bis 18. An der Stelle werde ich noch einflechten, was ich gestern schon erwähnt habe. Was manche Leute Generationenflüche nennen, sind keine Generationenflüche. Generationenflüche, wenn ihr sie denn so nennen wollt, auch wenn dieser Begriff in der Bibel nicht benutzt wird, fanden ihr Ende in Hesekiel 18. Gott sagte zu Hesekiel, das werdet ihr nie wieder sagen. Und das galt auch so lange, bis Christen anfingen, darüber Bücher zu schreiben und zu verkaufen. Diese Bücher brachten die Lehre der Generationenflüche zurück, weil die Gemeinde auf manche Probleme keine Antworten hatte. Man suchte nach Gründen und fand etwas im Alten Testament. Tatsächlich lag es daran, dass Christen nicht so ausgebildet und trainiert wurden, wie sie trainiert werden sollten. Was man Generationenflüche nennt, sind keine Flüche, sondern einfach erlerntes Verhalten, das unerwünschte Ergebnisse bringt. Das ist alles. Wenn du lange genug mit jemandem lebst, dann übernimmst du seine Gewohnheiten. Und wenn du Gewohnheiten änderst, dann änderst du auch Ergebnisse. Das hat mit der Erneuerung des Sinnes zu tun und auch mit Saat und Ernte. Also geh nach Hause und schmeiß alle Bücher raus, die davon sprechen, wie man Flüche bricht. Band 1, Band 2 und so weiter. Man kauft sich immer noch ein Buch, weil das letzte nicht funktioniert hat. Also, wie ich gestern schon gesagt habe, du bist jetzt in Gottes Zeugenschutzprogramm. Dein Leben ist in Christus verborgen. Lass es dort. Versuch nicht, jemand Großes zu sein. Sei einfach Christus. Wenn dir das noch nicht groß genug ist, dann hast du echte Probleme. Also ich bin noch bei der Wiederholung. Gott hatte also einen Plan, den er nicht offenbart hatte. Er hatte ihn schon vor Grundlegung der Erde, so wie wir das gestern gelesen haben. Wenn jemand einen Plan hat, den er nicht offenlegen will, dann nennt man das ein Geheimnis. Und ein Geheimnis ist aber nur ein Geheimnis, bis es offenbar geworden ist. Sobald es offenbart wurde, ist es kein Geheimnis mehr, sondern dann ist es einfach Wissen oder Erkenntnis, die angenommen oder abgelehnt werden kann. Ihr seid so ruhig. Stimmt ihr mir zu? Jetzt ist es kein Geheimnis mehr. Gott hält es nicht mehr verborgen, sondern er hat es durch seine Propheten, seine Apostel und die Gemeinde öffentlich gemacht. Das Geheimnis ist jetzt allen bekannt, also ist es jetzt kein Geheimnis mehr. Jetzt ist es Wissen. Du kannst es annehmen oder ablehnen. Gott sagt sogar, mein Volk wird zerstört wegen Mangel an Erkenntnis. Er sagt auch, dass du abgelehnt werden wirst, wenn du die Erkenntnis ablehnst. Versteht ihr? Es ist also kein Geheimnis mehr, nachdem es enthüllt wurde. Jesus sprach auch von den Dingen, die er seinen Jüngern nicht sagen konnte, weil sie sie noch nicht ertragen konnten. Also ich fasse gerade zusammen, was ich gestern gesagt habe. Ihr findet das alles hier im Handbuch. Jesus sprach also von den Dingen, die die Jünger noch nicht anhören konnten, und er ging, ohne es ihnen zu sagen. Sie konnten sie nicht anhören, weil sie nicht wiedergeboren waren. Versteht ihr? Die Jünger waren noch nicht wiedergeboren. Der fleischliche Sinn kann die geistlichen Dinge nicht erfassen. Und die Jünger waren fleischlich. Wenn irgendwer fleischlich war, dann waren es die Jungs, mit denen Jesus umherzog. Ich meine, sie wollten Feuer vom Himmel herabrufen, um Dörfer zu verbrennen. Petrus schlug einem Soldaten mit dem Schwert ein Ohr ab. Und ich denke nicht, dass er auf das Ohr gezielt hatte. Der Soldat bewegte sich, sonst hätte es ihm den Schädel gespalten. Es war eine fleischliche Bande. Seht ihr es auch so? Sie waren nicht wiedergeboren. Darüber möchte ich noch kurz reden. Nachdem der Mensch von Neuem geboren werden konnte, offenbarte Jesus das Geheimnis dem Apostel Paulus. Paulus schrieb dann, dass, wenn die Fürsten dieser Welt den geheimen Plan Gottes gewusst hätten, dann hätten sie niemals Jesus gekreuzigt. Stimmt's? Also, der Plan war zu Lebzeiten Jesu verborgen. Danach offenbarte Jesus das Geheimnis dem Paulus. Und Paulus enthüllte es uns. Paulus schrieb davon, dass sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt hätten. Also hat die Kreuzigung etwas mit dem geheimen Plan zu tun. Dieser Plan war verborgen, und erst nachdem der Plan durchgeführt worden war, wurde er enthüllt, weil dann niemand mehr etwas dagegen tun konnte. All das haben wir gestern schon gesagt. Jetzt fragt ihr, wenn du das so schnell erklären kannst, warum hast du dann gestern den ganzen Abend dafür verwendet? Offensichtlich hat das Geheimnis also etwas mit dem Tod Christi und seinen Folgen zu tun. Nicht nur mit dem Tod, sondern auch mit dem Ergebnis. Das Geheimnis war verborgen vor der Grundlegung der Welt. Dass Jesus das geschlachtete Lamm sein würde, stand vor Grundlegung der Welt fest. Und Paulus war der erste Mann der Weltgeschichte, der das Geheimnis enthüllte. Stellt euch das vor. Das war, wie ich gestern schon sagte, sowohl eine Ehre als auch gleichzeitig eine große Verantwortung. Und es scheint auch heute wieder eine ebenso große Enthüllung zu sein wie damals vor fast 2000 Jahren. Es war zwar nicht mehr verborgen, aber es ist in Vergessenheit geraten. Es wird nicht mehr gelehrt. Paulus offenbarte als erster dieses Geheimnis. Jetzt war es kein Geheimnis mehr. Denn das Wort Geheimnis, Mysterion im Griechischen, bedeutet einfach etwas Verborgenes. Und wenn etwas Verborgenes sichtbar wird, dann ist es nicht mehr verborgen, also auch kein Geheimnis mehr. Paulus schrieb, die einzige Sache, die jetzt wichtig ist, ist die neue Schöpfung. Haben wir das gestern nicht gelesen? Galater 6, Vers 15. Weder Beschneidung noch Unbeschnittensein hat irgendeine Bedeutung, sondern nur die neue Schöpfung. Ich werde euch heute noch andere Stellen zeigen, wo Paulus genau das Gleiche sagt. Nur die neue Schöpfung ist wichtig. Er sagt es immer wieder. Obwohl es gestern nicht angesprochen wurde, will ich eine Frage der Vollständigkeit halber beantworten. Es gibt 5 Bereiche der Unterwelt. Das hört sich jetzt vollkommen unvermittelt an. Vielmehr gab es 5 Bereiche in der Unterwelt. Unter anderem Tartarus, Sheol, Hades, den Schoß Abrahams. Ihr findet sie in der Bibel. Darüber habe ich mal gepredigt in einer Kirche hier in der Stadt während der Osterzeit. Denn Jesus sagt zu dem Mann, der neben ihm gekreuzigt wird, dass er heute mit ihm im Paradies sein wird. An dieser Stelle sieht man, dass in der Bibel verschiedene Bereiche der Unterwelt existieren. Und ich sprach damals noch über die anderen Bereiche. Ihr hättet ihre Augen sehen sollen. Ungefähr so wie eure Augen jetzt. So etwas hatten sie noch nie gehört, aber ich konnte es mit Bibelstellen belegen. Es gibt also 5 Bereiche in der Unterwelt. Einer davon wird der Schoß Abrahams genannt. An diese Stelle wurden die Gerechten gebracht, die Heiligen des Alten Testaments. Diese Gerechten waren nicht wiedergeboren. Sie waren nicht wiedergeboren. Denn sonst wären sie gleich beim Vater gewesen, so wie die Christen das heute sind. Denn Jesu Blut war noch nicht vergossen worden. Im Himmel war der Thron der Gnade noch nicht mit Blut bedeckt, wie der Hebräerbrief es sagt. Der Mensch konnte damals noch nicht so wie heute gerettet werden. Das ist einer der Gründe, warum der neue Bund so viel besser ist als der alte Bund. Der Schoß Abrahams war der Ort, wo die Verstorbenen Gerechten waren, bis Jesus gekreuzigt und auferstanden war. Aber als er auferstanden ist, führte er diese Gefangenen mit sich, so wie es im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 8 heißt. Die Gefangenen, die er mit sich führte, waren die Heiligen des Alten Testaments. Dann heißt es, als er die Gefangenen mit sich führte, gab er Geschenke an die Menschen. Diese Geschenke, sagt Paulus, sind Menschen, die er an die Gemeinde gab. Wir nennen dieses Geschenk den fünffältigen Dienst. Es sind die Apostel, die Propheten, die Evangelisten und die Pastoren, die auch Lehrer sind, wie es im Griechischen steht. Tatsächlich ist es also eher der vierfältige Dienst, nicht der fünffältige. Vorher konnte niemand von Neuem geboren werden. Denn wenn Menschen ohne Christus hätten von Neuem geboren werden können, dann hätte Jesus nicht sterben müssen. Die Heiligen des Alten Bundes waren also an diesem Ort. Bevor wir weitermachen, möchte ich vorher noch anmerken, dass das Gewohnte nicht immer das einzig Mögliche oder das Beste sein muss. Wenn ich zum Beispiel das Wort Gemeinde benutze, denken die meisten Menschen an vier Wände und einen Ort, zu dem man gehen kann. Aber das ist nicht der Begriff der Gemeinde im Neuen Testament. Doch durch jahrelange Gewöhnung denken wir automatisch genau das. Und wenn du dir nicht vornimmst, dich von Gewohntem freizumachen, wird sich das nicht ändern. Aber nur weil wir das schon lange so machen, heißt das nicht, dass es auch genauso gedacht war. Ein anderes Beispiel wären die USA. Amerika ist eine konstitutionelle Republik, aber sie wird nicht auf diese Weise regiert. Und weil wir so sehr daran gewöhnt sind, wissen wir gar nicht, wie eine konstitutionelle Republik geführt werden sollte. Amerika ist nicht als Demokratie entworfen. Demokratie bedeutet, dass das Volk regiert, die Mehrzahl, vielleicht sogar der Pöbel. Aber geplant war keine Demokratie. Geplant war eine repräsentative Regierung, die wir hoffentlich haben. Irgendwen repräsentieren sie auf jeden Fall. Aber lasst mich hier noch was sagen. Erst 100 Jahre, nachdem die Afroamerikaner schon frei waren, konnten sie diese Freiheit erleben. Davor erlebten sie keine Freiheit. Und das blieb so, bis jemand die Nase voll hatte. Das Erstaunliche ist, dass die Menschen vor dem Gesetz eigentlich schon frei waren. Offiziell schon 100 Jahre vorher, aber nicht in der Praxis. Irgendwann schaute sich jemand die Sache an und sagte, hier steht, dass ich frei bin, aber ich erlebe es nicht und ich möchte es erleben. Und wenn nicht ich selbst, dann sollen meine Kinder es erleben. Viele waren bereit, ihr Leben als Opfer zu bringen, in dem Versuch, die Freiheit zu erringen, die ihnen durch die Gesetze dieses Landes versprochen war. Und ihr seid nun Bürger des Himmels. Stimmt's? Vorher wart ihr Fremde, wie es im Epheserbrief heißt. Aber jetzt seid ihr Mitbürger der Heiligen. Ihr seid keine Fremden mehr, sondern ihr kennt Gott. Und seid eigentlich Bürger des Himmels. Deswegen müssen wir lernen, wie man richtig mit den Regeln und den Gesetzen des Königreichs der Himmel lebt. Und nicht mehr nach dem Gesetz der Kirche oder irgendeiner Religion. Das sind ganz verschiedene Länder. Darüber wollen wir uns heute nicht unterhalten. Ich sage euch aber, worüber wir uns in dem Neuer Mensch-Seminar unterhalten. Wenn du in ein anderes Land ziehst und jetzt dort wohnen willst, dann musst du die Gesetze und Ordnungen des neuen Landes kennenlernen. Auf dem Papier wirst du ein neuer Mensch. Du bist jetzt ein Mensch, den es vorher dort nicht gegeben hat. Ein neuer Bürger, ein neuer Mensch. Du bekommst neue Papiere, einen neuen Ausweis, der jetzt deiner neuen Heimat gehört, genauso wie du selbst. Du gehörst jetzt zu einem neuen Land. Kein anderes Land hat jetzt Autorität über dich. Sie müssen zuerst an deiner neuen Heimat vorbei. Deswegen wird für viele Auswanderer das Thema Auslieferung auch wichtig. Wenn jemand ein Verbrechen begangen hat und in ein anderes Land flieht, möchte er der Strafverfolgung entgehen und sicher sein, dass er in einem Land ist, das nicht ausliefert. Versteht ihr? Erkennt, dass das Königreich der Himmel nicht ausliefert. Ihr seid versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis in das Königreich seines geliebten Sohnes. Jetzt habt ihr diplomatische Immunität. Damit sind wir erstaunlicherweise Mose sehr ähnlich. Wir sind verschiedener Dinge schuldig und aus dem Land geflohen, um zu entkommen, und sind in die Arme Gottes gerannt. Das Erste, was Gott damals tat, war, Mose in das Land, aus dem er kam, zurückzuschicken. Er sagte ihm, du hast jetzt diplomatische Immunität, denn du bist mein Botschafter, du gehst dorthin zurück. Und obwohl Mose in Ägypten jemanden umgebracht hatte, wurde er nicht dafür angeklagt, als er zurückkam. Es ist, als wäre diese ganze Sache vergessen worden. Er ging zurück als ein Botschafter Gottes. Und es gipfelte darin, dass er die stärkste Armee der damaligen Zeit zurückschlug. Er war in der Lage, den Auftrag auszuführen und einer ganzen Nation zur Geburt zu verhelfen. Das ist auch genau das, was Jesus tat. Und es ist genau das, was auch wir tun sollen. Wir sind berufen, Botschafter Christi zu sein. Und ich bin sicher, dass wir diesen Posten ausfüllen können. Denn wir sind in der Lage zu tun, was er uns befohlen hat. Ich versuche nicht so weit in dieses Thema hineinzugehen, denn ich möchte vielleicht am Sonntag darüber sprechen. Es geht jetzt um das Königreich Christi. Und eine Abgrenzung ist schwer, weil die Themen stark verbunden sind. Aber macht euch bewusst, dass jede Gemeinde eine Auslandsvertretung sein soll, die Diplomaten für das Königreich Gottes ausbildet und diese als Botschafter in die Welt sendet, damit sie das Königreich der Himmel repräsentieren, die den Christen hilft, ihr Bürgerrecht im Himmel zu erkennen, die Christen dort einbürgert. Das griechische Wort für Gemeinde, Ekklesia, bedeutet die Gruppe der Herausgerufenen. Die Römer benutzten dieses Wort bereits in der Politik. Hör zu, du bist ein Diplomat für das Königreich der Himmel. Du bist zwar kein Teil des himmlischen Parlaments, denn du machst die Gesetze nicht. Gott macht die Gesetze. Aber du bist ein Teil des Kabinetts. Verstehst du den Unterschied? Du bist kein gewählter Beamter, denn die Mitglieder des Kabinetts wurden berufen. Sie wurden nicht gewählt. Wenn es eine Wahl gegeben hätte, wärst du nicht gewählt worden. Niemand von uns wäre gewählt worden. Und es gibt Wesen, die wütend auf dich sind, darauf, dass du wiedergeboren bist. Sie würden auch gar nicht zugeben, dass du wiedergeboren bist. Trotzdem bist du ein Botschafter und ein Teil des Kabinetts Gottes. Und als ein Teil des Kabinetts bist du von ihm berufen, für ihn zu sprechen. Wichtig ist, dass das Kabinett nicht gewählt wird. Es wird auch nicht abgewählt. Nur der Präsident oder der König oder der Kanzler, wer auch immer der offizielle Leiter des Landes ist, kann einen Botschafter entlassen. Botschafter werden nicht gewählt. Sie werden berufen und sie können nur von dem abberufen werden, der sie berufen hat. Okay. You get that? Now, so as part of that cabinet, you ever notice the fastest way to no longer be a part of the cabinet is to say something different? Wisst ihr, dass der schnellste Weg aus dem Kabinett heraus der ist, einfach etwas anderes zu sagen als der Präsident? Wenn du nicht mit der Meinung des Vorsitzenden übereinstimmst, dann bist du die längste Zeit Botschafter gewesen. Auch wenn du schon seit langem zum Kabinett gehörst. Denn das Kabinett muss den Aussprüchen des Vorsitzenden folgen, egal ob es zustimmt oder nicht. Es muss die gleiche Position einnehmen. Wenn dich irgendjemand fragt, was ist deine persönliche Meinung über Homosexualität? Ich kann dir meine persönliche Meinung darüber nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, was mein König sagt, denn ich bin sein Botschafter. Du hast als Botschafter kein Recht, deine eigene Meinung zu vertreten. Du kannst nur sagen, was dein König sagt, derjenige, der dich als Botschafter berufen hat. Denn die Gemeinde ist die Versammlung der Berufenen. Die Gemeinde ist kein Gebäude, wie wir uns das vorstellen, wo man zusammenkommt, einen Gottesdienst hält, Lieder singt, betet und so weiter. Nein, die Gemeinde ist eine Gruppe, die zusammenkommt, um als Botschafter trainiert zu werden, damit wir effektiv und wirksam in die Welt gehen können, damit wir das Königreich Gottes sorgfältig und gut und wahrheitsgemäß vertreten. Wie passt das alles mit dem neuen Menschen zusammen? Der neue Mensch ist ein Botschafter. Er hat ein neues Bürgerrecht. Er ist eine neue Schöpfung. Er gehört zu einer ganz neuen Art. Er hat einen neuen Pass und sein Leben ist verborgen in Christus. Der Feind hat keine Ansprüche mehr auf dich. Er hat kein Recht, dir irgendwas zu befehlen. Der einzige Grund, warum er mit dir spricht, ist der, dass du ihm zuhörst. Jetzt könntest du sagen, nein, das stimmt nicht, denn Jesus sagte, meine Schafe kennen meine Stimme und die Stimme eines anderen werden sie nicht hören. Aber es geht darum, dass du darüber entscheidest, auf wen du hören willst. Jesus sagte, achtet darauf, wem ihr zuhört, denn wie ihr hört, so wird euch gegeben werden. Also entscheidest du darüber, wem du zuhörst. Okay, schaut auf Seite 44. Wir gehen da schnell durch, um an der Stelle weiterzumachen, wo wir gestern aufgehört haben. Falls ihr einen Stift habt, könnt ihr jetzt Worte unterstreichen. An welchen Stellen steht das Wort Geheimnis? Das erste Mal ist hier in Römer 16, Vers 25. Dem aber, der euch stärken kann, gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses. Unterstreicht das Wort Geheimnis. Hier steht es zum ersten Mal. Gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war, nun aber offenbart und kundgemacht ist. Auf Seite 45, 1. Korinther 2, Vers 7. Sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Im Geheimnis ist die verborgene Weisheit. Vers 12 bezieht sich darauf. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Das hat mit dem verborgenen Geheimnis zu tun, das uns jetzt enthüllt worden ist. Das Geheimnis handelt von den Dingen, die uns von Gott geschenkt wurden. Das Geheimnis hat mit dem Tod und der Auferstehung Christi zu tun, aber auch mit den Dingen, die uns jetzt zur Verfügung stehen. Seht ihr, wie gut sich Gott um uns kümmert? Gott hat sich um alles gekümmert. Er hat es als Geheimnis aufbewahrt und dieses Geheimnis hat nicht nur mit Christus zu tun, sondern auch mit uns heute. Es ist für dich und es ist für jetzt. Lasst uns zur nächsten Seite gehen. Auf Seite 47, Epheser 3, Vers 1. Deswegen bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen. Ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf euch gegeben ist. Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz beschrieben habe. Niemand hat es ihn gelehrt. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, unterstreicht Geheimnis. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken, unterstreicht Geheimnis. Unterstreicht Einsicht und unterstreicht Geheimnis. Und was ist dieses Geheimnis des Christus? Wir können die Einsicht des Paulus in das Geheimnis erkennen, das seit Urzeiten nicht bekannt gemacht wurde, das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Dieses Geheimnis hat also damit zu tun, dass sogar Heiden gerettet werden können. Die Juden konnten sich nicht vorstellen, dass Proselyten gerettet werden. Für die Juden bedeutete das Wort Proselyt einfach, ich werde dich ertragen. In Vers 9 steht, und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Mit anderen Worten, wie du an diesem Geheimnis teilhaben kannst und welchen Anteil du daran hast, das von Anbeginn der Welt in Gott verborgen war, der alle Dinge durch Jesus Christus erschaffen hat. Dieses Geheimnis war also zuerst in Gott verborgen, durch Jesus enthüllt, aber in Gott verborgen. Und wenn wir uns Epheser 5, Vers 22 anschauen, können wir lesen, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Dieser Vers ist so oft missbraucht worden, denn hier steht auch, dass wir uns gegenseitig unterordnen sollen und dass die Männer ihre Frauen lieben sollen. Habt Liebe und Respekt gegenüber jedem, um die Liebe Christi jedem Menschen zu zeigen. Manchmal lesen die Leute nicht weit genug. Sie hören nach einem Satz auf. Ich weiß nicht, wie oft ich schon in Kirchen war, die auf diesem Vers bestehen. Ihr Frauen gehorcht euren Männern. Und sie zitieren dabei nicht den ganzen Vers, denn es geht ja darum, dass sich Ehefrauen ihren eigenen Ehemännern unterordnen. In unserer Bibelschule in Denver hatten wir eines Tages ein Problem. Es kamen ganze Familien in die Bibelschule und man würde dort ein gewisses geistliches Niveau erwarten. Es gab damals zwei Ehepaare bei den Bibelschülern. Die eine Frau widersprach dem Ehemann der anderen Frau. Daraufhin begann sie dieser Mann sehr laut im Flur zu beschimpfen. Als beide zum Vortrag zurückkamen, erzählte jeder seinem Ehepartner, was passiert war. In der nächsten Pause beschlossen die beiden Ehemänner, vor die Tür zu gehen und den Konflikt körperlich auszutragen. Ich stehe also in dem Raum und halte meinen Vortrag, während wir draußen vor dem Haus Stimmen hören. Ich stelle fest, dass diese beiden Männer gegangen sind und ahne, was hier nicht stimmt. Denn die Klasse war nicht sehr groß. Bei 15, 16 Teilnehmern fällt schon auf, wenn zwei plötzlich fehlen. Ich höre also, wie die Stimmen lauter werden und mein Sohn und noch jemand gehen hinaus und bald sind mehr Leute draußen als drinnen. Alle bereiten sich darauf vor, einen Kampf zu sehen. Niemand versucht, sie zu beruhigen. Ich denke nur, während das alles passiert, wenn du dir die DVI-Videos anschaust, merkst du, wie ich denke, okay Gott, bring sie alle um und fang einfach neu an. So ähnlich wie Mose, wir verbrennen sie alle. Also es ist manchmal sehr erstaunlich, wie sich Christen benehmen können. Aber der Fehler war, dass ein Mann kein Recht hat, der Ehefrau eines anderen Vorschriften zu machen. Sie hätten es alle miteinander besprechen können, es ausdiskutieren. Er hatte kein Recht, die Frau eines anderen in die Ecke zu drängen. Wenn du das mit meiner Frau versuchst, kriegst du Probleme mit mir, denn du hast kein Recht dazu. Und eigentlich habe auch ich kein Recht, wenn ich sie lieben will, wie Christus die Gemeinde liebt. Verstehst du? Natürlich gibt es Korrektur und Erziehung und diese Sachen, aber niemand hat das Recht, sich einfach selbst zum Richter auszurufen. Paulus schreibt weiter, aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Even as Christ also loved the church and gave himself for it, Wie? Vers 26. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Wenn ihr die Worte Flecken und Runzeln studiert, stellt ihr fest, dass es hier um Menschen geht. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Jetzt nehmen viele Christen diesen Absatz und wenn sie darüber predigen, dann reden sie nur über die ersten Verse und sprechen über Unterordnung, Unterordnung, Unterordnung und sie versuchen, das einzuhämmern. Aber in diesem Absatz geht es nicht um die Unterordnung von Ehefrauen. In diesem Absatz will uns Paulus etwas anderes zeigen. Er schreibt, deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, um mit seiner Frau ein Fleisch zu sein. Und im nächsten Absatz, es ist ein großes Geheimnis, denn ich spreche über Christus und die Gemeinde. Paulus ging es hier nicht um menschliche Beziehungen, sondern er versucht zu zeigen, wie die Gemeinde und Christus nicht mehr getrennt sind, sondern eins. Versteht ihr? Er zeigt, wie sie zu einem Leib werden. Und dann sagt er, es ist ein großes Geheimnis, aber ich spreche über Christus und die Gemeinde. Ich benutze Ehemänner und Ehefrauen als Beispiel, denn auch sie sollen eins werden, in ihren Gedanken, in ihren Absichten und Zielen und wonach sie streben. Auch die Gemeinde soll eins mit Christus werden. Genau wie eine Ehefrau, die den nächsten Satz ihres Mannes kennt. Wie Ehepartner die Gedanken und Absichten des anderen kennen. Denn, kommt schon, ihr Eheleute, wie häufig habt ihr einen Satz angefangen und der andere hat ihn für euch beendet? Je länger man zusammen ist, umso eher kann man den Satz des anderen beenden. Und nach einer Weile brauchst du gar nichts mehr zu sagen, weil der andere deine Sätze schon kennt. Du kriegst kein Wort mehr raus, weil der andere den ganzen Satz sagt. Das sollte auch so sein. Wir sollten eines Sinnes sein. Du solltest sagen können, was dein Ehepartner sagen würde. Für die Gemeinde gilt das genauso. Wir sollen eins sein mit dem Herrn. Es sollte für uns keine Frage mehr sein, was Jesus über eine Situation denkt. Da sollte es kein Zögern mehr geben. Wie das Beispiel, was ich euch erzählt habe. Der Mann, der mit meiner Tochter Rebecca gesprochen hat, er sagte, er wollte gern vorbeikommen und mit mir sprechen. Er kam aus Australien und wollte mich einfach sehen. Joanna fragte, was sollen wir diesem Mann sagen? Meine Tochter sagte, mein Vater würde ihn sprechen wollen. Als mich Joanna später auf ihn ansprach, sagte ich ihr, er solle zu mir kommen. Und sie sagte, das ist genau das, was Rebecca gesagt hat. Warum? Weil sie mich kennt. Sie muss mich dafür nicht fragen. Sie weiß, was ich dazu denke. Sie war lange genug mit mir zusammen. Sie kennt meine Gedanken darüber. Sie weiß, wie ich über die Gemeinde und die Menschen und diese Dinge denke. Also musste sie gar nicht mehr fragen. Und so sollte es auch sein. So sollte die Gemeinde denken. Sie sollte nicht fragen, was machen wir denn jetzt? Warte mal, lass mich die Sache überprüfen, indem ich jetzt einfach 3 Tage faste und bete und schaue, ob ich etwas von Gott höre. Nein, das sollten wir sofort wissen. Genauso wie wenn wir vor den Menschen stehen und nicht wissen, was wir sagen sollen. Dann können wir unseren Mund öffnen und darauf vertrauen, dass unser Vater durch uns sprechen wird. Du solltest es auch durch den Geist können, selbst wenn du Jesu Gedanken dazu nicht kennst. Aber wenn dein Geist erneuert wurde und du im Sinne Christi handeln kannst, dann muss es eigentlich nicht der Geist sein, der durch dich handelt, sondern es ist einfach dein Sinn, der zum Sinn Christi erneuert wurde. Ihr arbeitet zusammen, ihr seid eins, denn ihr habt die gleichen Ziele und ihr habt die gleichen Wünsche. Wir sprechen über die Einheit von Christus und der Gemeinde. Obwohl ich nicht Gemeinde sagen will, weil wir dann immer an eine Gruppe denken. Es geht nicht um eine Gruppe von Menschen, es geht um Einzelne. Denn wer immer an Christus glaubt, wird die gleichen Dinge tun wie er. Das gilt für einzelne Gläubige, nicht für eine Gruppe. Nicht eine Gruppe, sondern jeder einzelne Gläubige sollte in der Lage sein, die gleichen Werke und größere zu tun. Und das kannst du nicht, wenn du nicht die gleiche Ausrüstung und den gleichen Sinn hast. Paulus schreibt, der Sinn Christi wohne reichlich unter euch in aller Weisheit. Das ist der Sinn, den du haben solltest. Paulus schrieb, wir haben den Sinn Christi. Was bedeutet das? Es bedeutet, wir denken mit Klarheit, mit Nüchternheit, sorgfältig und genau und schriftgemäß. Darüber spricht er. Und der Grund, warum die Gemeinde so lange in Unmündigkeit gehalten wurde, liegt darin, dass unsichere Menschen eine Aufgabe, eine Berechtigung haben wollen. Sie wollen verhindern, dass du erwachsen wirst. Du hast sicher von Eltern gehört, die nicht wollen, dass ihr Kind aus dem Haus geht, dass es zum Studium oder wegen eines Berufes irgendwo anders hingeht. Eltern, die ihre Kinder nicht aus dem Haus lassen möchten. Aber wenn das Evangelium dein Dienst ist, dann musst du dafür sorgen, dass Menschen erwachsen werden. Du musst sie gehen lassen. Du darfst sie nicht zurückhalten oder in ihrem Wachstum behindern, nur damit du noch eine Daseinsberechtigung oder eine Arbeitsstelle hast. Deine Aufgabe ist, lehre sie und bilde sie aus. Schick sie raus und such dir neue Jünger. Es geht nicht darum, Christen in Unmündigkeit zurückzuhalten, damit du über ihnen stehen kannst und weiter gebraucht wirst. Du musst erkennen, dass wir eine Aufgabe vollbringen sollen. Wir sollen keine Kindermädchen sein, sondern Ausbilder für den Grundwehrdienst. Zeig ihnen, wie es geht, und schick sie raus. Lehre sie so gründlich, wie du deine Kinder lehren würdest. Aber irgendwann musst du darauf vertrauen, dass sie verstanden haben, was du ihnen beigebracht hast und dass sie es auch umsetzen können. Du musst Gott vertrauen, dass er durch dich lehren konnte. In Vers 32 kannst du das Wort Geheimnis unterstreichen. Im Epheserbrief Kapitel 6, Vers 19 heißt es, betet für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Das Geheimnis der frohen Botschaft. Hört ihr das? Lasst uns über das Geheimnis des Evangeliums nachdenken. Wie kann es im Evangelium ein Geheimnis geben? Ich meine, wir verkünden doch das Evangelium. Wie kann es da ein Geheimnis geben? Das Evangelium ist nicht nur, und ich sage das mit aller Ehrfurcht, nicht nur der Tod, das Begräbnis und die Auferstehung Christi. Denn Jesus ging nicht durchs Land und predigte seinen Tod, sein Begräbnis und seine Auferstehung. Er ging herum und predigte das Evangelium des Königreichs Gottes. Sein Tod, sein Begräbnis und seine Auferstehung sind die Tür in das Evangelium des Königreichs. Sie geben uns den Eingang in das Königreich Gottes. Deswegen feiern wir das. Wir feiern, was er für uns getan hat. Wir feiern und verstehen, was er für uns getan hat. Aber du achtest sein Tun nicht, wenn du dir nicht klar machst, was er durch dich tun will. Er ist nicht nur gestorben, um dich zu retten. Verstehst du? Er starb nicht nur, damit du gerettet wirst, sondern damit du dich ändern kannst. Er wurde auferweckt, damit du in ihm geboren werden kannst, damit er durch dich leben kann, damit er sich durch dich vervielfältigen kann. Er wollte nicht, dass diese Erde voller Sünder ist, die durch die Gnade gerettet wurden, sondern er wollte, dass die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus auf dieser Erde wandelt. Beides ist wichtig. Du musst erkennen, er ist die Tür zum Vater. Durch ihn haben wir Zugang mit Kühnheit. Deshalb bleibst du nicht vor der Tür oder in der Tür stehen. Er ist die Tür, die uns zum Vater gehen lässt. Allerdings gehen viele nicht durch die Tür, sie bleiben dort stehen. Wenn du mich besuchst, dann bleibst du nicht an meiner Tür stehen. Du sagst nicht, ich muss nicht drin sein, Hauptsache ich stehe in deiner Tür, das reicht mir schon. Nein. Es gehört jetzt alles dir, weil es dem Vater gefallen hat, seinen geliebten Kindern das Königreich zu schenken. Es gehört alles euch. Geht nicht nur bis zur Tür. Geht durch die Tür hindurch. Gestern kam die Frage, wenn wir im Geist neu geboren sind und jetzt seinen Geist haben, warum brauchen wir dann noch die Taufe im Heiligen Geist? Es geht um die Ausrüstung mit Kraft. Wenn du wiedergeboren wirst, dann wohnt er jetzt in dir. Du hast alles, was du für dich selber brauchst. Aber die Taufe mit dem Heiligen Geist soll dich wie Jesus machen, in jedem Aspekt. Durch die Neugeburt wird dein Geist seinem Geist ähnlich. Und damit du so handeln kannst wie er, brauchst du die Taufe im Heiligen Geist. Ist dir aufgefallen, dass Jesus keine Wunder getan hat, bevor er die Geistestaufe im Jordan erfuhr? Wenn er es also brauchte, dann brauchst du es auch. Er hat vorher keine Wunder getan. Wenn du dich jetzt freust, wow, es ist fantastisch, im Heiligen Geist getauft zu werden, dann stimmt das. Aber danach kam für Jesus die große Versuchung in der Wüste. An dieser Stelle wollte der Teufel wissen, wie Jesus damit umgeht. Leider kommen die meisten Leute niemals von dort zurück. Sie bewegen sich nicht weiter. In der Bibel steht, als er aus der Wüste zurückkam, kehrte er in der Kraft des Geistes zurück. Viele Leute tun das nicht. Sie kehren nicht in der Kraft des Geistes zurück und handeln auch nicht in der Kraft des Geistes. Paulus schreibt, und betet für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. In Kolosser 1,25, ihr Diener bin ich geworden durch den Auftrag, den Gott mir für euch gegeben hat, dass ich das Wort Gottes in seiner Fülle predige, nämlich das Geheimnis, unterstreicht Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Es war also verborgen. Und dann schreibt er, nun aber. Was bedeutet das? Es ist nicht mehr verborgen. Jetzt ist etwas anderes wahr. Stimmt's? Aus meinem DHT-Seminar habt ihr gelernt, wenn ihr das Wort aber lest, ist das Erstgenannte vorbei und es gilt das Zweitgenannte, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber offenbart ist seinen Heiligen. Jetzt ist dieses Geheimnis offenbart worden. Und stellt euch vor, wenn ein Geheimnis offenbar wird, dann ist es kein Geheimnis mehr. Denn Geheimnisse sind verborgen. Aber dies ist nicht mehr verborgen. Es ist offenbar geworden. Deswegen das Wort Offenbarung. Stimmt's? Wenn es eine Offenbarung gibt, dann ist etwas offenbar geworden. Und jetzt spricht er über die Heiligen. Vers 27. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist. Ihr bemerkt, dass er darüber spricht, dass dieses Geheimnis nicht nur offenbart wurde, sondern dass Gott die Reichtümer des Geheimnisses auch allen Völkern offenbar macht. Es wird sogar den Heidenvölkern offenstehen. Und jetzt passt auf, er nennt das Geheimnis. Es ist nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also ich will hier die Spannung nicht zerstören, aber versteht ihr, dass alles, was wir bisher gesagt haben, von gestern Morgen ab, uns zu diesem Punkt hier geführt hat? Das ist, was den Unterschied macht. Das ist das Geheimnis. Stellt euch das vor. Das ist die Information, die, wenn die Herren der Welt sie gehabt hätten, sie Christus niemals gekreuzigt hätten. Denn wenn sie geahnt hätten, dass es Jesus dadurch möglich ist, in einem Menschen zu wohnen, dann hätten sie ihn niemals getötet. Sie hätten sich gesagt, es ist besser, mit nur einem Christus Ärger zu haben, als mit Millionen von ihnen. Am besten lassen wir ihn in Ruhe. Früher oder später wird er sowieso vergessen werden. Er gerät in Vergessenheit oder es passiert etwas anderes. Auf jeden Fall müssen wir nicht gegen viele von ihnen kämpfen. Aber Satan hat noch eine andere Möglichkeit gefunden, nicht mit vielen Christussen zu tun zu haben. Denn obwohl dieses Geheimnis hier offenbart wird, hat die Kirche es nie verstanden und hat es nie gelebt. Und immer wenn ein Christ darauf stieß, schrie jemand anders in der Kirche, Ketzerei. Und es gab auch Leute, die sich durch ihr Verstehen für etwas Besseres hielten. Sie dachten, dass sie mehrere Stufen über den gewöhnlichen Christen standen, dass sie etwas Besonderes wären, wenn sie die Offenbarung verstanden hätten. Küss meinen Ring, dann werde ich dich segnen. Wir müssen das Geheimnis wieder verstehen. Und das ist das Geheimnis. Es ist nichts anderes. Einfach Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis, verborgen seit Anbeginn. Niemand im Alten Testament wusste das. Wenn Gott durch sie sprach, konnten sie zwar Dinge sagen, die in diese Richtung gingen, aber sie selbst verstanden gar nicht, was sie da sagten. Denn sie sprachen im Geist der Prophetie und du verstehst nicht immer, was du sagst, wenn du prophezeist. Du sagst einfach, was du hörst. Sie konnten sich nicht vorstellen, wie ein Mensch neu geboren werden kann. Sie kannten, dass der Heilige Geist auf einen Menschen kommt, damit dieser Mensch etwas aufschreibt, was wir jetzt in der Bibel finden, ein biblisches Buch aufschreibt oder wie er eine Prophetie gibt oder für Gott spricht oder ein mächtiges Werk bzw. ein großes Wunder tut. Das kannten sie. Das war nichts Neues. Das war kein Geheimnis. Was manche eine Salbung nennen oder einen Prophetenmantel weitergeben, das sind keine wirklich neutestamentlichen Begriffe. Das war bekannt, kein Geheimnis, sie kannten das. Auch bei der Geschichte mit Elisa und Elia. Elia wirft Elisa seinen Prophetenmantel über. Elia rennt ihm nach und fragt ihn, was das bedeutet. Elia schaut und sagt, was habe ich mit dir zu tun? Hallo, ich habe mich nur um meinen eigenen Kram gekümmert. Du hast damit angefangen. Du weißt schon, du hast meine Aufmerksamkeit auf dich gelenkt. Elia sagte, nun, wenn du bei mir bleibst, bitte, was du willst. Er sagte, bitte, was du willst und du wirst es bekommen. Ich will doppelt so viel Segen, wie du bekommen hast. Elia sagte zu ihm, wenn du mich gehen siehst, wird es geschehen. Überlegt mal, das war kein Geheimnis. Es war ganz einfach. Du willst den doppelten Segen? Du möchtest eine Salbung genauso wie ich, aber noch mehr davon? Ganz einfach, bleib hier stehen und schau mir zu, wenn ich zu Gott gehe. Mit anderen Worten, geh nicht weg, bevor du es bekommen hast. Bleib hier, bis ich weggehe, und wenn ich gehe, dann kannst du es nehmen. Wir sagen immer, dass Elia in einem Wirbelsturm weggenommen wurde, aber er wurde nicht in einem Wirbelsturm weggenommen. Ich bin mir sicher, da passierte irgendwas zwischen ihm und Elia, das ihn ablenken sollte, damit Elisa nicht mehr auf Elia schaut, denn wenn er ihm nicht zugeschaut hätte, hätte er es nicht bekommen. Wenn er seine Augen von Elia genommen hätte, hätte er es nicht bekommen. Denn Elia hatte gesagt, wenn du mich siehst, wie ich gehe. Darum ging es. Das war die letzte Prüfung, die Elisa bestehen musste. Hier gab es also kein Geheimnis. Die geheimnisvolle Frage, die noch beantwortet werden musste, war immer, wie kann Gott einen Menschen ändern? Wie kann ein Leopard seine Flecken ändern? Wie kann Wolle, die scharlachrot von Sünde ist, wieder weiß und rein werden? Wie kann das passieren? Es ist unmöglich. Ja, für den Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Niemand konnte sich das vorstellen. Es war absolut unvorstellbar, wie Gott in einem Menschen wohnen könnte, wie er etwas erzeugen könnte, was vorher nicht da war. Im Alten Testament waren sie einfach nur Menschen. Aber hast du erkannt, dass du nicht mehr länger nur ein Mensch bist, nur ein Mann oder eine Frau? Nirgendwo steht in der Bibel, dass wir als Menschen wandeln sollen. Tatsächlich, wenn Paulus so etwas erwähnt, dann nur als negatives Beispiel. Tut das nicht. An einer Stelle fragt er, warum solltet ihr als bloße Menschen handeln? Du könntest jetzt fragen, aber wie sollen wir denn handeln, wenn nicht als Menschen? Als Söhne Gottes. Paulus schrieb, wir sollen als Söhne Gottes leben und am Wort des Lebens festhalten. Wir sollen an dem Wort Gottes festhalten, dass wir anders sind. Wir sind nicht mehr nur menschlich. Wir sind die Söhne des lebendigen Gottes, versteht ihr? Wir sind eine neue Art, eine ganz neue Art von Lebewesen. Und das einzige Vorbild, nach dem wir uns jetzt richten können, ist weder Paulus, noch Petrus, noch die Söhne des Donners. Sie waren nicht wiedergeboren. Das einzige, das perfekte Vorbild ist Jesus. Auf ihn sollen wir schauen, auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Stimmt's? Auf ihn müssen wir achten. Er ist unser einziges Beispiel. Wie er die Dinge tat, wie er handelte, wie er mit Menschen umging. Wir müssen verstehen, dass wir jetzt in genau der gleichen Situation sind, in der auch er war, als er unter uns lebte. Er war der Sohn Gottes, der in einer gefallenen Welt leben musste, die keine Ahnung hatte, was Gott wollte. Der mit Menschen zusammenlebte, die fleischlich gesinnt waren. Und wir sind heute in genau der gleichen Situation. Stellt euch vor, der fleischliche Sinn kann sich die Dinge des Geistes nicht vorstellen. Er kann die Dinge des Geistes nicht empfangen. Und trotzdem müssen wir Menschen überzeugen, sich vom Geist Gottes verändern zu lassen. Wir müssen sie überzeugen, etwas zu tun, von dem sie gar nicht verstehen, warum sie es tun sollen. Deswegen wird es Vertrauen genannt. Deswegen ging Abraham aus seinem Haus weg an einen Ort, den er nicht kannte. Gott nannte das Glauben, dass Abraham etwas tat, von dem er nicht wusste, wohin es führen würde. Deswegen brauchen wir Vertrauen, um das Königreich Gottes zu betreten. Und wir müssen Menschen überzeugen, sich von Gott verändern zu lassen, etwas zu tun, von dem sie nicht wissen, wohin es sie führen wird. Sie haben keine Ahnung. Sie denken hauptsächlich daran, dass die Gnade sie vor der Hölle bewahren wird. dass sich das wie ein gutes Geschäft anhört. Sie denken einfach, ich kann die Hölle vermeiden, hört sich an wie ein guter Deal, das kann ich machen. Die Kirche hat das Evangelium darauf verdünnt, verwässert auf die Botschaft, dass Jesus unsere Feuerversicherung ist. Aber lasst mich euch sagen, er war nicht hier, um der erste und größte Feuerwehrmann zu sein. Er ist hierher gekommen, um der Herr über diese Welt zu sein. Jemand, vor dem du deine Knie beugst. Jemand, zu dem du sagst, dein Wille geschehe, ich werde tun, was du befiehlst. Deswegen fragt er auch, warum nennt ihr mich Herr, Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Und trotzdem haben wir inzwischen eine Kirche, in der wir hören, ach, du musst nicht tun, was Jesus dir befohlen hat. Du musst nichts von alledem wirklich tun, denn es ist ja schon alles geschehen. Lehn dich zurück und lebe einfach. Es ist nicht mehr so wichtig. Nein, Jesus wird tatsächlich zum Menschen sagen, warum nennt ihr mich Herr, wenn ihr nicht das tut, was ich euch befohlen habe? Meinst du, wir sollen das Gesetz halten? Ja, das sollt ihr. Ihr sollt mein Gesetz halten. Das königliche Gesetz der Liebe. Du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, deinem Verstand, deiner Seele und ganzer Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn du dich daran hältst, musst du dir um kein anderes Gesetz mehr Gedanken machen. Denn damit hältst du jedes andere. Und so wirst du gerettet. Du wirst gerettet von der Sünde. Davon gerettet, die Gesetze zu verletzen. Warum? Weil du in Liebe handelst. Ist das nicht einfach? Die einfachste Sache der Welt. Bis du es mit Menschen zu tun kriegst. Nur eine Kleinigkeit. Okay, lasst uns hier eine Pause machen. Wir machen in ein paar Minuten mit diesem Thema weiter.